Schlafen Affen auch so lang? Macht das Kissen Schlangen bang? Lieben Zebras Zeitung lesen? Wie sehen Kröten das Gesundheitswesen? Mimt die Maus mitunter Klaus? Pflückt sich der Vogel einen Strauß? Macht mir der Tiger den gar aus? Tiere, Tiere, welch ein Graus!